Sieht und schmecken Gottes Güte, sieht und schmecken Gottes Güte, ein geheiligtes Gemüte, sieht und schmecken Gottes Güte. Singet, stimmt die Saiten Gottes Treue auszurufen.